Gönlüm ol, treib voran. Die Welt mit seinem Vermisster. Zwei, drei, vier, ohne Ratten. Machen Forum und sprint Parolen. Ihr könnt uns nicht kaufen, denn wir sind wertlos. Wir werden euch niemals einen runterholen. Marschieren wir bis nach Auschwitz, doch wir lachen. Wir sind Punks und Menschen Scheiße, die auch den Taten nach vorne machen. Zwei, drei, vier, keiner will mit mir, da war es mein Schwanz noch ein besserer Bier. Zwei, drei, vier, keiner will mit mir, da war es mein Schwanz noch ein besserer Bier. Diese Eier, diese Eier, diese Eier sind der Name. Diese Eier, diese Eier. Marschieren wir in vollem Lauf, den Berg hinauf. Dünnere, schreit Hurra! Die Welt wird zum Vermisster.